Szene 23. Hat Fräulein Schulz in diesen Tagen viel zu tun? Ja, sie hat in diesen Tagen viel zu tun. Bekommt sie so viel Geld wie ihr Chef? Nein. Nein, sie bekommt nicht so viel Geld wie er. Das ist richtig. Sie bekommt nicht so viel Geld wie er. Oder sie verdient nicht so viel wie er. Bitte? Sie verdient weniger als ihr Chef. Bitte? Er verdient mehr als seine Sekretärin. Sagen Sie, hat Herr Müller einen Mercedes oder einen Volkswagen? Er hat einen Mercedes. Frage: Kostet ein Mercedes mehr oder weniger als ein Volkswagen? Ein Mercedes kostet mehr als ein Volkswagen. Bitte? Und ein Volkswagen? Ein Volkswagen kostet weniger als ein Mercedes. Ist ein Volkswagen größer oder kleiner als ein Mercedes? Ein Volkswagen ist kleiner als ein Mercedes. Und ein Mercedes? Ein Mercedes ist größer als ein Volkswagen. Aber welcher Wagen ist schneller? Der Mercedes ist schneller als der Volkswagen. Das ist richtig. Jetzt hören Sie bitte zu. Montagmorgen im Büro. Also, Fräulein Schulz, das Beste ist, Sie holen Mr. und Mrs. Jones vom Flughafen ab. Fahren Sie morgen früh nach Frankfurt. Das sind vielleicht, was, 2 Stunden? Aber mein Volkswagen ist zu klein. Nehmen Sie meinen Wagen. Der ist nicht zu klein. Der ist groß genug. Frage: In welche Stadt soll Fräulein Schulz fahren? Sie soll nach Frankfurt fahren. Wen soll sie dort abholen? Sie soll Herrn und Frau Jones dort abholen. Ist Ihr Wagen groß genug? Nein, er ist nicht groß genug. Er ist zu klein. Und noch eins, Fräulein Schulz. Reservieren Sie ein Zimmer im Schlosshotel für eine Nacht. Mr. und Mrs. Jones müssen einmal hier übernachten. Sie bleiben für eine Nacht. Wiederholen Sie. Übernachten. Mr. und Mrs. Jones übernachten im Schlosshotel. Frage: Was soll Fräulein Schulz reservieren? Sie soll ein Zimmer im Schlosshotel reservieren. Wer muss in Heidelberg übernachten? Herr und Frau Jones müssen in Heidelberg übernachten. Eine Pause von 5 Sekunden.